1. Im Wirten Jahr der Herrschaft von Jojakim, dem Sohn Josias und König von Juda, empfing Jeremiah ein Botschaft von Gott. 2. Gott befahl ihm, ein Buttroll zu nehmen und el Wort aufzuschreiben, die Sicht der Sieg Josias über Israel, Juda und al anderen Volke gesprochen hat. 3. Möglicherweise werden die Menschen in Juda die drohenden Konsequenzen ihres Handelns erkennen und umkehren, damit Gott ihnen ihr Sünden vergeben kann. 4. Daraufhin rief Jeremiah seinen Schreiber Baruch, den Sohn Neriges, zu sich, damit dieser el Wort Gottes nach Jeremias Diktat auf ein Roll schrieb. 5. Da Jeremiah selbst darin gehindert Word, den Tempel des Herrn zu betreten, gab Baruch ein spezifische Anweisung für sein weiteres Vorgehen. 6. Baruch sollte im Fastentag in den Tempel gehen und dem Versammelten Volk so den besuchen aus anderen Städten die Wort Gottes aus der Rolle wollen. 7. Es besten die Hoffnung, dass es sie Gottem nade bitten und erverholten andern Worden, die Gott dem Volk mit großem Zorn und Gericht gedroht hat. 8. Baruch befolgt die Anweisungen des Propheten Jeremiah genau und las die Wort des Herrn öffentlich im Tempel aus der Buttrolle vor. 9. Im neunten Monat des fünften Regierungsjahres von Jojakim Word ein allgemeines Fasten vor Gott für Albewohner Jerusalems und Judas ausgerufen. 10. Warren dieser Versammlung las Baruch die Wort Jeremias in der Halle Gemarges vor, die sich am Eingang des neuen Tors im oberen Vorhof des Tempels befand. 11. Als Mikaja, der Sohn Gemarges, die Wort Gottes aus der Buttrolle hort, erkannte die Tragweite der Botschaft und handelte sofort. 12. Begab sich zum Königlichen Palast in das Zimmer des Staatsschreibers, wo sich Gerade Führenden beamten und Berater des Königs versammelt hatten. 13. Mikaja berichtete den Anwesenden beamten detailliert als, was er gehort hat, als Baruch dem Volk aus der Buttrolle vorgelesen hat. 14. Daraufhin schickten die beamten einen Boten namens Judy zu Baruch, in aufzufordern, die Buttrolle zu nehmen und versuchlich zu ihnen zu kommen. 15. Als Baruch bei ihnen eintraf, beten sie in hofflich, sich zu setzen und ihnen den Inhalt der Rolle ebenfalls laut vorzulesen. 16. Nachdem sie die Wort gehört hatten, blickten sie sich erschrocken und erklärten Baruch, dass sie den König über die Angelegenheit informieren mussten. 17. Sie befragten Baruch zu dem genau nach dem Entstehungsprozess der Rolle und wollten wissen, why er all dies Wort aufgeschrieben hat. 18. Baruch erklärt ihnen, dass Jeremiah im Jeds Wort persönlich diktiert habe, warend es mit Tint in das Buch eintrug. 19. Besorgtem ihr Sicherheit rieten die beamten Baruch, dass und Jeremiah sich verstecken sollten, damit niemand ihren Aufenthaltsort erfahren kann. 20. Die beamten hinterlegten die Rolle im Zimmer des Staatsschreibers Elisama, begaben sich dann zum König und berichteten im von den Ereignissen. 21. Der König schickte Judy die Rolle zu holen, und ließ sie sich anschließend in Gegenwart aller Anwesenden beamten Lord Wallison. 22. Das Winter War, saß der König in seinem beheisten Winterquartier vor einem brennenden Kohlenbecken, warend im Vorgelesen Word. 23. Jeds Maul, when Judy Dree oder via Spalten gelesen hat, schnitt der König dies mit einem Messer ab und warf sie ins Feuer. Bis die Rolle vernichtet war. 24. Trotz der ernsten Warnungen seiten weder der König noch sein Diener Rui oder erschrecken über die Wort, die sie gerade gehört hatten. 25. Obwohl einig beinte den König instandig beten, die Rolle nicht zu verbrennen, ignoriert ihren Rat und setzte sein Handeln fort. 26. Stattdessen befahl der König, Baruch und Jeremiah festzunehmen, doch Gott hielt sie verborgen, so dass sie für die Verfolger unaufeindbar blieben. 27. Nachdem der König die Rolle mit den Worten Baruchs verbrannt hat, empfing Jeremiah erneut ein Botschaft von Gott. 28. Gott weiß ihnen, ein new Rolle zu nehmen und el Wort erneut aufzuschreiben, die auf der Ersten, vom König. Zerstorten Rolle gestanden hatten. 29. Über König Jojakim sollte Jeremiah verkünden, dass Gott in für die Verbrennung der Rolle und seine Erblendung der Warnung vor Babylon bestrafen Word. 30. Gott erklärt, dass kein Nach kom Jojikims dauerhaft auf dem Thron David sitzen werden sein Leichnam schutzlos der Witwerung ausgesetzt sein sollte. 31. Gott kundigteren, Jojikim, sein Family und sein Diener für ihr Sünden zur Rechenschaft zu ziehen und das Angedrot Unheil über Jerusalem zu bringen. 32. Jeremiah nahm daraufhin ein weitere Rolle und ließ Baruch als Ernüt aufschreiben, wobei der neuen Fassung noch viel anlich wird hinzufügte.